haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die bösen Schwestern. Ich schaute mir auf einem der unzähligen Fernsehkanäle eine der unzähligen Shows an, in denen der Menschheit unsinniges Zeugs von plappernden Idioten präsentiert wurde. Das Niveau war so tief, dass selbst die dümmsten Werbespots problemlos mithielten. Ich schaltete das Ding aus und machte mich auf den Weg in einen Konsumtempel. Dort hatte ich mich mit Frau Anna Schock in der Spielwarenabteilung verabredet. Es geht um meine Schwester. Die Polizei verdächtigt sie, ihren Mann ermordet zu haben. Aha. Und deshalb verstecken sie sich hier zwischen den Teddybären. Ist ihre Schwester eine Barbie-Puppe? Ich arbeite hier. Meine Schwester rief mich heute Morgen an. Sie hat die Leiche ihres Mannes in ihrer gemeinsamen Wohnung gefunden. Sie war 2 Tage weg. Sie hatte sich mit ihrem Mann gestritten. Aber sie hat ihn nicht umgebracht. Meine Schwester ist schockiert. Sie kann in ihrem jetzigen Zustand nicht verhört werden. Ich kann das nicht zulassen. Verstehen Sie das? Mit ihrem Verschwinden macht sie alles nur schlimmer. Für die Polizei ist das ein klarer Fall. Genau darum geht es. Meine Schwester hat nur dann eine Chance, wenn Sie den wahren Täter finden. Und wo soll ich nach ihm suchen? Bei den Gesellschaftsspielen? Meine Schwester hat leider auch keine Erklärung für das Verbrechen. Kann ich mit Ihrer Schwester sprechen? Kann ich Ihnen vertrauen? Mein Vertrauen ist gratis. Der Rest kostet 500 im Tag plus Spesen. So viel verdiene ich hier nicht mal in 2 Tagen. Dafür müssen Sie sich auch nicht mit Mord und Totschlag herumschlagen. Schön wäre es. Sie zeigte mir ein Plastikgewehr, aus dem man mit Hochdruck Wasser pressen konnte. Danach bediente sie einen Kunden, der sich Mühe gab, ihr möglichst tief in den Ausschnitt zu schauen. Er befeuchtete dabei mit seiner Zunge die Lippen. Schließlich ging er ohne etwas zu kaufen. Ich ging ebenfalls mit einer zweifelhaften Adresse in der Hand. Sie führte mich zu Alice Schock, Annas Schwester. Sie versteckte sich im Heizungskeller einer Großüberbauung. Als ich nach Hause kam, fand ich ihn. Tot. Was soll ich noch dazu sagen? Ich war es nicht. Ich weiß aber auch nicht, wer es gewesen ist. Gehen Sie zur Polizei. Ach. Die kann auch nicht viel mehr tun als ich. Die dummen Fragen werden sie schon noch überleben. Die werden keine Fragen stellen. Die tippen nur auf ihrem Computer herum und schon wissen sie, was sie zu urteilen haben. Was findet man im Polizeicomputer über sie? Haben sie schon einmal einen Ehemann ermordet? Ich habe ihn nicht umgebracht. Wenn sie mir nicht glauben, dann gehen sie. Was steht im Polizeicomputer? Anna und ich haben unseren Vater getötet. Es war Notwehr. Er war betrunken und er hat uns geschlagen. Wir waren noch Kinder. Anna war 15, ich war 14. Wir landeten im Erziehungsheim. Tja, niemand wird mehr glauben, dass ich meinen Mann nicht getötet habe. Sie bat mich, für sie einzukaufen. Ich tat es, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob mir die beiden Schwestern die volle Wahrheit gesagt hatten. Bei der Polizei freute man sich über meinen Anblick. Schließlich war ich einer der wenigen regelmäßigen Besucher, die nicht nur Arbeit brachten, sondern auch gleich welche erledigten. Na, Maloney, ich habe gerade gelesen, dass in Amerika jedes Jahr der schönste Privatdetektiv gewählt wird. Vielleicht sollten Sie da mal mitmachen. Sie sind zwar nicht der Schönste, aber mitmachen ist bekanntlich schöner als gewinnen. Es genügt, wenn Sie sich jeweils bei der Polizeiolympiade blamieren. Oder gehören Sie als dritter Trommler zum Blasmusikorchester der Polizei? Ich habe immerhin als junger Mann beim Geländelauf der Freiwilligen Feuerwehr in Grünwiel den 3. Rang erzielt. Vermutlich sind Sie irrtümlich die richtige Strecke gelaufen. Was aber ist mit den Geschwistern Schock? Ich habe gehört, dass Sie nach einer der beiden suchen. Allerdings. Alice Schock hat ihren Mann ermordet. Gibt es dafür Beweise? Die gibt es, Maloney. Sie ist einschlägig vorbestraft. Sie hat zusammen mit ihrer Schwester Anna in ihrer Jugend den Vater ermordet. Aha. Und jetzt litt sie an Entzugserscheinungen und schlachtete ihren Mann ab. Abschlachten ist das richtige Wort. Ihr Mann wurde erstochen und geköpft, Maloney. Geköpft! Das muss man sich einmal vorstellen. Und weshalb soll sie ihren Mann köpfen? Ganz einfach, Maloney. Ihren Vater hatten die beiden ebenfalls geköpft. Das ist aktenkundig. Was sagen Sie jetzt, Maloney? Haben Sie übrigens gelesen, dass man in Australien 20 neue Tierarten entdeckt hat? Das ist doch eigenartig. Greenpeace sagt doch immer, dass alle Tiere aussterben. Wo kommen denn plötzlich die neuen Viecher her? Vielleicht sind das mutierte Polizisten. Wie ich gehört habe, sind das alles wirbellose Tiere. Das passt doch zu gewissen Beamten ohne Rückgrat. Ich habe Rückgrat, Maloney. Das können Sie mir glauben. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, spüre ich es an meinem eigenen Körper. Das, Maloney, was ich da spüre, dieses Ziehen, das ist mein Rückgrat. Ehe er sich ausziehen und mir seine tollen Wirbel präsentieren konnte, verzog ich mich zurück in mein Büro. An den Fakten zu den beiden Morden hatte ich eine Zeit lang zu kauen. Die beiden Schwestern waren nicht gerade das, was ich mir unter idealen Klienten vorstellte. Die gesuchte Schwester ernährte sich in dem Heizungsschacht hauptsächlich von Schokoriegeln, die ich ihr in großen Mengen besorgen musste. Ich fand heraus, dass die Mutter der beiden Schwestern zurückgezogen auf dem Land lebte und dort eine private Pension für ehemalige Spitzensportler leitete. Frau Schock tat ihrem Namen alle Ehre, als ich ihr meinen Namen und meine Profession nannte. Sie müssen entschuldigen, aber ich dachte zuerst, dass vielleicht einer unserer Pensionäre etwas Unrechtes getan hat. Das schockiert Sie mehr als der Mord an Ihrem Schwiegersohn. Ich habe die Behörden gewarnt. Ich habe als Mutter davon abgeraten, meine beiden Töchter je wieder freizulassen. Die gehören in eine geschlossene Anstalt. Die sind beide hochgradig verrückt. Interessant. Haben die beiden das geerbt? Das könnte Ihnen so passen. Nein, ich bin völlig normal. Auch mein Mann war völlig normal. Bis ich ihn eines Tages fand. Geköpft und tot. Ihre Töchter gaben an, in Notwehr gehandelt zu haben. Notwehr? Dass ich nicht lache. Tyrannisiert haben sie uns. Nichts konnten wir ihnen recht machen. Ein Wunder, dass sie mich nicht auch gleich ermordet haben. Sie sind sich also sicher, dass Ihre Tochter Alice eine kaltblütige Killerin ist? Nicht nur Alice. Auch Anna ist böse. Beide. Wie habe ich das bloß verdient? Alice hat schon immer die Menschen um ihren Finger wickeln können. Vor allem die Männer. Die Männer sind ja dumm. Auch Sie, Maloney, fallen auf Sie herein. Sie hat ihren Mann getötet, weil dieser ein Verhältnis hatte. Da bin ich mir sicher. Hoffentlich erwischt die Polizei Sie bald. Es gelang mir, ihre penetranten Anschuldigungen einigermaßen unbeschadet zu überstehen. Als Lohn kriegte ich von ihr die Adresse der Geliebten des Toten. Sie war Besitzerin eines Fitnesssalons. Ich kaufte mir ein paar flotte Shorts und neue Turnschuhe, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Was für eine Größe haben Sie? Ist das wichtig? Wie viel Übergewicht? Vielleicht sollte ich ein andermal wiederkommen. Hauptsache geimpft und ohne ansteckende Krankheiten. Wieso? Muss ich sonst im Gummianzug trainieren? Ah, Schluss mit den Späßen. Wie heißt Ihr Hund? Hund? Ich dachte, das sei ein Fitnessstudio. Da ist es auch. Fringers Studio für übergewichtige Hunde. Ein Bombengeschäft. Hab ich mir ausgedacht. Rein in die Marktlücke und absahen. Das war schon immer mein Traum. Und deshalb haben Sie den Gatten von Alice Schock umgebracht. Ich? Umgebracht? Nein, das war seine Alte. Ich hatte nur kurze Zeit etwas mit ihm. Der war ja richtig ausgehungert. Seine Frau hat geschrien, wenn er sie berührt hat. Die glaubt, dass der Geist von James Dean in ihrem Wäschekorb sitzt und sie heimlich beim Duschen beobachtet. Eine Verrückte. Steht in der Zeitung. Die hat schon ihren Vater abgemoxt. Ich habe ein Foto von ihr gesehen. Der möchte ich nicht in einem Heizungskeller begegnen. Wie kommen Sie auf einen Heizungskeller? Ach, verrückte Mörder verstecken sich doch alle in Heizungskellern. Kommt in jedem zweiten Horrorstreifen vor. Offenbar hatte Alice Schock auch zu viele Horrorfilme gesehen. Oder dann war an der abstrusen Theorie mit den Heizungskellern tatsächlich etwas dran. Ich besuchte meine Klientin, die Schwester der Gesuchten. Sie wohnte in einer netten Zweizimmerwohnung mit Balkon und vielen Pflanzen, die emsig vor sich hin grünten. Ja, das stimmt schon mit der Fitnesstrainerin. Alice hat davon gewusst, aber es war ihr egal. Sie hat ihren Mann nie richtig geliebt. Als sie ihn kennenlernte, kam sie gerade aus dem Heim. Dank der Heirat stimmten die Behörden zu, dass Alice ohne festen Vormund leben konnte. Sie hatte ein Motiv, ihren Mann zu töten. Wer außer ihr hatte auch noch ein Motiv? Na, das weiß ich nicht. Ihr Mann war ein Niemand. Nicht besonders schön, nicht besonders erfolgreich und nicht besonders intelligent. Ein typischer Nichts Besonderes. Solche Leute haben auch keine besonderen Feinde. Dafür sterben sie manchmal reichlich kopflos. Ja, ich weiß. Die Geschichte mit der Enthauptung spricht natürlich gegen Alice. Der Mörder muss davon gewusst haben. Er hat den Verdacht auf Alice gelenkt oder er wollte ihr imponieren. Was soll das wieder heißen? Ich erinnere mich daran, dass ein junger Mann hinter meiner Schwester her war. Er hat ihr gesagt, dass er alles für sie tun würde. Es gibt Millionen junger Männer, die solchen Unsinn absondern. Dieser junge Mann ist aber schon sehr speziell. Er hat übrigens eine auffallende Warze auf der Unterlippe. Und wie heißt der liebe Mörder, der hoffentlich kein Alibi hat für die Tatnacht? Keine Ahnung. Meine Schwester weiß es. Fragen Sie sie. Sie wissen ja, wo Sie sie finden. Ich suchte und fand den berüchtigten Heizungskeller wieder. Ich fand aber noch etwas ganz anderes und das gefiel mir überhaupt nicht. Inmitten leerer Packungen Schokoriegel lag ein blutverschmiertes Messer. Und gleich daneben lag Alice Schock. Wenig später stand auch noch ein unansehnlicher Beamter neben Alice Schock. Üble Sache, Maloney. Sie haben sie also so vorgefunden, neben dem Messer. Ja! Und fragen Sie jetzt nicht, wie das Messer hierher kam. Weshalb sollte ich das fragen, ist doch sonnenklar. Die Mörderin hat die Tatwaffe mitgenommen. Und weshalb sollte sie das tun? Weil sie verrückt ist. Das sehen Sie doch. Sitzt einfach nur da und starrt vor sich hin. Unansprechbar. Das ist doch nicht normal, Maloney. Warum? Jeden Abend sitzen Millionen genauso vor dem Fernseher. Ihr hat es aber weit und breit kein Fernsehgerät. Nein, die Frau ist schuldig. Sie hat die Aussichtslosigkeit ihrer Flucht eingesehen und ist jetzt in diesen Starrsinn verfallen. Er zitierte einen psychologischen Schmöker, den er irgendwann in seinem Leben gelesen hatte und der ihm offensichtlich Rezepte für alle Lebenslagen bot. So nannte er mein Wirken ein typisches Helfersyndrom, während er selber sich als ausgeglichenen Menschen mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten lobte. Die Astrologin, die ihm diesen Schwachsinn einflüsterte, hätte ich gerne einmal in die Mangel genommen. Schließlich war ich dafür berühmt, sämtliche Sterne vom Himmel zu holen und in meinem kleinen Büro zu Whisky zu verarbeiten. Die Mutter der verhafteten Alice Schock war diesmal alles andere als schockiert, als ich ihr meine Aufwartung in ihrem fröhlichen Sportlerheim machte. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Alice hätte sonst vielleicht noch mehr Leute ermordet. Schade ist nur, dass Anna nicht auch gleich verhaftet wurde. Haben Sie keinen Kontakt mehr zu Ihren Töchtern? Wieso sollte ich? Sie haben mein Leben zerstört. Ich habe meinen Mann geliebt. Nach dem Tod meines Mannes brauchte ich 4 Jahre, bis ich wieder ein normales Leben führen konnte. Kennen Sie einen Mann mit einer Warze auf der Unterlippe? Das muss scheußlich aussehen. Andererseits gehören solche Male zu einem gelebten Leben. Hier in der Pension finden Sie viele Menschen mit Narben und Warzen. Allerdings nicht auf der Unterlippe. Sorgen Sie dafür, dass Anna auch noch eingesperrt wird. Das wäre auch für Sie das Beste. Den Nachmittag verbrachte ich damit, in den Zeitungen all den Unsinn zu lesen, der über die Schwestern Schock geschrieben wurde. Das Boulevardblatt machte aus den beiden 2 Horrorgestalten, die überall, wo sie auftauchten, eine Blutspur hinterließen. Ich hatte es mir längst abgewöhnt, mich über die Idioten aufzuregen, die für die Zeitungen mit den großen Buchstaben schrieben. Unbegreiflich blieb mir aber, dass sich diese Journalisten nicht ab und zu aus einem Fenster stürzten oder wenigstens an einer Überdosis Volksempfinden zugrunde gingen. Ich besuchte die hübsche Trainerin für übergewichtige Hunde. Stimmt es, dass die Mörderin wie zu Stein erstarrt ist? Schläft sie auch so? Ich meine, erstarrt im Sitzen oder so. Keine Ahnung. Ich schlafe nicht mit Frauen, die in Untersuchungshaft sitzen. Ist schon seltsam. Ich habe sie 2-3 Mal gesehen. Sie sieht gar nicht so aus. Also wie eine, die Männer köpft, meine ich. Freddy, ihr Mann, hat eigentlich nur gut über sie gesprochen. Außer das mit dem Sex. Das hat er ihr übel genommen. Hat Ihnen der tote Freddy zu Lebzeiten vielleicht einmal erzählt, dass er Feinde hat, sich vor jemanden fürchtet? Freddy? Nein. Sanftmütig, wie der war. Ein richtiger Softie. So ein Kuschelbär halt. Ich mag das. Kennen Sie einen Mann mit einer Warze auf der Unterlippe? Ja, Peter Manzi. Ist aber keine Warze, sondern ein Muttermal. Wer ist dieser Manzi? Er war ein Freund von Freddy. Die kannten sich schon seit der gemeinsamen Schulzeit. Freddy hat immer sehr bewundernd von Manzi erzählt. Er war sein großes Vorbild. Einer, der wusste, was er wollte. Ihm hatte er viel zu verdanken, unter anderem seine Frau. Wie das? Manzi hat Freddy eines Tages mit Alice Schock bekannt gemacht. Er hat sie sozusagen verkuppelt. War Alice Schock zuerst mit ihm zusammen? Nein. Manzi hat sie zwar gemocht, aber Alice machte sich nicht viel aus ihm. Das hat Freddy so gesagt. Bestimmt weiß ich nicht. Immerhin war jetzt plötzlich ein neues Motiv aufgetaucht. Ich besuchte einen einsamen Beamten bei seiner einsamen Tätigkeit im einsamsten Polizeipräsidium der Stadt und nahm ihn mit zu der Wohnung eines gewissen Herrn Manzi. Als wir dort eintrafen, fanden wir einen Mann, der geknickt wirkte und uns resigniert anschaute. Ich wollte das nicht. Es ist schrecklich. Ich ertrage diese Berichte im Fernsehen, nicht diese Artikel in den Zeitungen. Sie zerstören Alice. Sie zerstören alles. Zerstören Alice. Was, junger Mann? So wie Sie aussehen, sind Sie selber nur noch eine Ruine, kurz vor dem endgültigen Verfall. Toller Vergleich. Haben Sie in der vergangenen Nacht einen Schnellkurs in der stilistischen Blütenkunde genommen? Weshalb haben Sie mich zu Herrn Menzi geführt, Maloney? Sie sagten etwas von einem Geständnis. Schön langsam. Herr Menzi wird Ihnen gleich alles gestehen. Nicht wahr, Herr Menzi? Ich heiße Manzi. Ein tolles Geständnis war das. Gleich kommt noch mehr. Ich habe Alice Schocks Mann ermordet. Sie? Und weshalb haben Sie das getan? Weil er Sie liebt. Ich habe nicht Sie gefragt, Maloney. Warum haben Sie es getan, Herr Manzi? Manzi, ich liebe Sie. Mich brauchen Sie nicht zu lieben. Er meint Alice Schock. Egal, was er meint. Ich verhafte ihn auf der Stelle. Monatelang habe ich um Ihre Hand angehalten, Sie umworben. Und dann... Törichter Trottel, hab sie Freddy vorgestellt und sie hat sich knallauffall in ihn verliebt. Ende aus, vorbei, aber ich musste sie wiederhaben. Deshalb habe ich Freddy getötet. Und weshalb haben Sie ihn geköpft? Um den Verdacht auf seine Frau zu lenken? Nein, nein, nein. Es sollte wie ein Opfer wirken, das Opfer unserer Liebe. Aber sie hat es nicht verstanden. Ich war bei ihr, habe ihr das Messer gezeigt. Sie hat nur den Kopf geschüttelt und ist dann erstarrt. Ein paar Wochen später löste sich die Erstarrung und Alice Schock kehrte ins normale Leben zurück. Die beiden Schwestern verließen die Stadt und schickten mir einen Brief, in dem sie sich ausführlich bei mir bedankten. Ich nagelte den Brief in meinem Büro an die Wand. Er machte sich ganz gut, bis der Nagel eines Tages runterfiel und der Brief sanft aus dem Fenster segelte.